Herr der Ringe von John Ronald R. Tolkien. Folge 26. Feuer in der Stadt. Mit großer Mühe hatten Faramir und seine Schar die Mauern von Minas Tirith erreicht. Hätte Gandalf nicht eingegriffen, sie wären den Nazguls nicht entkommen. Faramir wurde zu Denethor gebracht. Er berichtete von zwei Halblingen und einem kleinen Ungeheuer, die er auf dem Weg nach Cirith Ungol getroffen hatte. Er wusste alles von ihnen und das beunruhigte Gandalf. Er wollte genau wissen, wo das gewesen war. Wir haben sie bei Henneth Annen auf dem Weg nach Cirith Ungol gesehen. Es scheint, du weißt gut über die zwei Bescheid, Faramir. Ich weiß, so viel ich weiß. Habe ich Unrechtes getan? Mir scheint, du fragst nicht mich, sondern Mithrandir Gandalf. Mir scheint, du gehst eigene Wege. Boromir war mir treu. Er hätte der Not seines Vaters gedacht. Er hätte mir ein gewaltiges Geschenk gebracht. Ja, das hätte er. Und ich wünschte, eure Plätze wären vertauscht, Faramir. Mein Vater, du gabst den Auftrag. Rühre nicht an die Bitternis des Kelchs, den ich mir selber zusammengebraut habe. Ich wünschte, dieser Ring wäre zu mir gekommen. Möge Boromir in Frieden ruhen. Dennoch täuscht ihr euch. Er wäre mit diesem Ring gestrauchelt. Er hätte ihn für sich behalten und wäre er zurückgekehrt. Ihr hättet euren Sohn nicht wiedererkannt, Denethor. Ihr seid vielleicht klug, Mithrandir, und dennoch besitzt ihr bei all eurem Scharfsinn nicht alle Klugheit. Und was sagt eure Klugheit? Den Ring in dieser Stunde in den Händen eines einfältigen Halblings in das Land des Feindes selbst zu schicken, wie ihr es getan habt. Seht mich nicht so an, ich weiß es. Das ist Verrücktheit. Und was hätte mein Vater getan? Den Ring behalten. Den Ring geheim gehalten und nicht verwendet. Es sei denn in der höchsten Not. Ihr denkt wie eh und je nur an Gondor. Aber es gibt noch andere Menschen und zukünftige Zeiten, Herr Denethor. Wenn ich diesen Ring jetzt tief unten in meiner Feste hätte, würden wir nicht vor Angst zittern. Wenn ihr mir nicht zutraut, die Prüfung zu bestehen, dann kennt ihr mich noch nicht. Ich traue euch nicht mehr als Boromir. Wie könnt ihr... Zügelt euren Zorn. Ich traue mir selbst nicht in dieser Sache. Hättet ihr diesen Ring erhalten, starker Denethor, er hätte euch überwältigt. Er hätte euren Sinn vergiftet. Hätte. Hört auf damit. Der Ring ist in den Schatten gegangen. Und nur die Zeit wird erweisen, welches Schicksal ihn und uns erwartet. Alle, die den Feind auf ihre Weise bekämpfen, sollen einig sein. Sie verabschiedeten sich vom Herrn der Stadt und gingen zur Ruhe. Draußen war eine sternlose Schwärze, als Gandalf und Pippin, der eine kleine Fackel trug, zur Unterkunft gingen. Gibt es Hoffnung für Frodo? Cirith Ungol. Warum ging er auf diesem Wege? Mir ist fast das Herz stillgestanden, als ich das hörte. Aber irgendetwas ist geschehen, das den Feind aufgerüttelt hat. Er hat früher angefangen, als er wollte. Aber Gandalf... Lass mich mal überlegen. Vor etwa 5 Tagen wird er entdeckt haben, dass wir Saruman überwältigt und den Palantir genommen haben. Mhm. Vielleicht hat Aragorn den Stein verwendet. Er ist stark und innerlich unbeugsam. Vielleicht hat er sich dem Feind gezeigt, ihn herausgefordert. So. Nun, wir werden die Antwort nicht kennen, ehe die Reiter von Rohan da sind. Lass uns schlafen gehen. Faramir sprach von einem kleinen Ungeheuer. Das muss doch Gollum gewesen sein. Mein Herz ahnte, dass Frodo und Gollum sich treffen würden, ehe alles zu Ende ist. Aber Cirith Ungol, das klingt böse. Das klingt nach Verrat. Verrat? Wir können es nicht ändern, Pippin. Der nächste Tag begann mit einem Morgen wie eine düstere Abenddämmerung. Und die Leute, denen Faramirs Rückkehr neuen Mut gemacht hatte, verzagten wieder. Bald trafen schlimme Nachrichten ein. Ein Heer sei von Minas Morgul gekommen und nähere sich aus Gilead, und ihm hätten sich Verbände angeschlossen aus dem Süden. Haradrim, grausam und kühn. Der schwarze Heermeister führte sie, und die Furcht vor ihm sei schon über den Fluss geeilt. Der Preis hat den Übermacht über den Anduin erzwungen! Faramir sammelt seine Mannen an den Festungen des Dammes. Der Feind hat hunderte von Flößen gebaut. Sie schwärmen herüber wie Käfer. Gandalf war hinuntergeritten, Faramir zu Hilfe zu kommen. Mit einer Handvoll Reiter kam er zurück. Sie brachten Verwundete und neue Nachrichten vom Kampf am Fluss vor der Feste. Der Herr der Stadt saß im Turm, Pippin an seiner Seite, und starrte mit dunklen Augen gen Norden, lauschte, als ob Zauberkunst das Donnern von Hufen hörbar machen könnte. Ist Faramir mit dir gekommen, Gandalf? Nein, er ist bei der Nachhut geblieben, damit der Rückzug sich nicht in wilder Flucht verliert. Er steht einem mächtigen Feind gegenüber. Doch nicht der dunkle Herrscher. Nein, der noch nicht. Er hat den grausamsten aller Heerführer gesandt. Den König von Angmar. Hexenmeister, Ringgeist, Herr der Nazgul. Eine Lanze des Schreckens in Saurons Hand. Der Schatten der Verzweiflung. Dann, Mithrandir, habt ihr allerdings einen Feind, der euch ebenbürtig ist. Er hat euch doch womöglich nicht schon besiegt. Unsere Kraftprobe ist noch nicht gekommen. Nein, ich kam zurück, um die Verwundeten zu schützen. Bald wird die Schlacht auf den Feldern beginnen. Lasst einen Ausfall machen, Denethor von Brittnen. Das gebe Hoffnung, denn der Feind hat im Augenblick noch wenige Reiter. Jetzt wäre es Zeit für die Reiter von Rohan. Lasst uns hinuntergehen. Der Damm ist gefallen! Häuser und Scheunen brennen. Seht die Straße. Neben ihr ist alles in Brand gesetzt. Da unten auf der Straße. Mitten zwischen den Flammen. Da marschiert eine Schar. Wie ruhig sie auf das Tor zukommt. Das ist Faramirs Schar. Denethor, befiehl endlich den Ausfall. Rette deinen Sohn. Das Heer war kaum noch 100 Ruten von den Mauern der Feste entfernt. Plötzlich erhob sich ein Getöse wüster Schreie. Flammentragende Orks, eine Reihe nach der anderen, kamen heran und überschütteten den Rückzug mit reißenden Feuersturzbächen. Mit durchdringenden Schreien und Kreischen fielen die Nazgul aus dem Himmel herab, stießen nieder, um zu töten. Der Ausfall, Denethor! Der Ausfall! Öffnet die Tore für die Reiter! Endlich sprengte die Reiterei von Gondor den Bedrängten entgegen. Frodo ging es ein wenig besser. Nach einem Frühstücksbissen und einem Schluck Wasser gingen sie weiter die Schlucht hinauf und kletterten mühsam auf einen kleinen Berg. Hier befanden sie sich am Rand der letzten Verteidigung von Mordor. Weit entfernt sahen sie den Schicksalsberg. Sein Fuß ruhte in aschgrauen Trümmern, sein Kegel stieg zu gewaltiger Höhe auf. Hinter ihm hing ein riesiger Schatten, unheilvoll wie ein Gewitter, die Schleier von Barad-dûr. Mit Staunen und Abscheu blickten Frodo und Sam auf dieses hassenswerte Land. An den Säumen des Morgai waren Lager, einige aus Zelten, andere wohlgeordnet wie Städte. Eines der größten befand sich unmittelbar unter ihnen. Kaum eine Meile weit in der Ebene lag es da wie ein riesiges Insektennest – mit geraden Straßen, an denen Hütten und schmutzig braune Häuser standen. Es wimmelte dort von Leuten. Das sind Menschen, keine Orks. Wir kommen nie über die Ebene, ohne gesehen zu werden. Wir müssen weiter nach Norden, wo die Ebene schmaler ist. Wo es schmaler ist, werden Menschen und Orks noch dichter auf dem Haufen sein. Komm, wir werden sehen. Kaum hatten sie eine Gruppe von Steinhütten seitlich hinter sich gelassen, hörten sie Orkstimmen. Rasch schlichen sie hinter einem Busch und versteckten sich. Zwei Orks kamen in Sicht. Der eine in zerfetztem Braun und ziemlich klein, der andere ein großer Kampforg mit dem Abzeichen des Auges. Hörst du's? Herr Frodo, hörst du's? Ich gehe nach Hause. Es sind da zwei. Da ist keine Spur. Ich habe die Pferde verloren. Ihr seid zu nichts nütze, ihr kleinen Schnüffler. Weil ich dir nachgegeben habe. Sie gingen hinauf in die Berge, sage ich dir. Ich schätze, Augen sind besser als eure Rotznasen. Und warum hast du nichts gesehen? Alles deine Schuld. Meine Schuld? Das kommt alles von oben. Erst sagen sie ein großer Elf, dann sagen sie ein Zwerg. Dann muss es eine Horde aufrührerischer Urukai sein. Und was ist mit dem kleinen Schnüffler? Dem Vielfraß mit den Schlapphänden, hä? Ruhig, kaum war er uns entschlüpft, kam die Nachricht, er wird gesucht, lebendig, und zwar rasend schnell. Der hat uns die Fährte verpfuscht, als er das Panzerhemd geklaut hat und abgehauen ist. Ich habe auf ihn geschossen. Hast aber leider nicht getroffen. Und dann war er wieder weg. Komm, weiter, Großmaul. Hast du gehört, Frodo? Ich sag dir ja, Gollum ist nicht tot. Ich weiß, Sam. Lass uns weitergehen. Es ist bereits dunkel. Hier, nimm das Glas der Herrin, heb es auf für mich. Und Stich kannst du ebenfalls behalten. Ich glaube nicht, dass es mir bestimmt ist, je wieder einen Hieb zu führen. Und jetzt komm, Sam. Sichtbar vor aller Augen war Faramirs kleines Heer in die anstürmenden Feuerlinien flammentragender Orks geraten. Faramir ist tot! Nein, aber er ist verwundet! Wir müssen ihn tragen. Fürst Imrahil, der Anführer der Reiter von Dol Amroth, brachte Faramir zu seinem Vater in den Weißen Dom. Euer Sohn ist zurückgekehrt. Nach großen Taten, Denethor, Herr der Stadt. Sind die Tore geschlossen? Habt ihr neue Feldposten aufgestellt? Das war alles, was Denethor sagte. Dann setzte er sich an Faramirs Lagerstatt, ohne zu reden. Sein Gesicht war grau, totenähnlicher als das seines Sohnes. Und so war die Stadt nun belagert und eingeschlossen und alle warteten noch immer auf die Reiter von Rohan. Schließt die Tore! Schließt die Tore! Sie bauen Zeltlager rund um die Stadt und zünden Feuer an. Ich habe eine riesige Wurfmaschine gesehen. Aber es ist schon so eine Wurfmaschine bei unseren Mauern! Aber es gibt eine Waffe, die schon viele Festungen niedergeworfen hat. Hunger. Feuer! Feuer! Sie werfen Brandbeschosse! Die Wurfmaschinen schleuderten nicht nur Brandsätze in die Stadt, sondern auch kleine, runde Kugeln, die nicht brannten. Die Leute liefen, um zu sehen, was es sein könnte. Dann hörte man Schreien und Weinen. Denn der Feind schleuderte die Köpfe der Gefallenen zurück in die Stadt. Man hat ihnen die Augenlider genommen. An diesem schwarzen Tag lag Faramir in schweren Fieberträumen im Turm. Im Sterben, sagte jemand. Und bei ihm saß sein Vater. Niemals hatte Pippin so dunkle Stunden erlebt. Nicht einmal in den Klauen der Uruk-hai. Weint nicht, Herr. Vielleicht wird er wieder gesund. Habt ihr Gandalf schon gefragt? Tröstet mich nicht mit Zauberern. Ich schickte meinen Sohn hinaus. Ohne Dank, ohne ihm Glück zu wünschen. Und jetzt liegt er hier mit Pfeilgift in den Adern. Nein, nein, was immer nun geschehen mag. Mein Geschlecht stirbt aus. Herr, da sind Männer, die Befehle haben wollen. Ich muss bei meinem Sohn bleiben. Folgt, wem ihr wollt, sogar Gandalf, obwohl seine Hoffnung gescheitert ist. Ich bleibe hier. So kam es, dass Gandalf den Befehl übernahm. Wohin er auch immer kam, überall schöpften die Leute Mut und mit ihm ging der Fürst Imrahil in seiner schimmernden Rüstung. Mitten in der Nacht brach der Angriff los. Der erste Ring der Stadt brennt! Die Leute fliehen von den Mauern! Warum fliehen die Narren? Besser früher als spät verbrennen. Denn verbrennen müssen wir. Geht zurück zu eurem Feuer. Ich will zu meinem Scheiterhaufen gehen. Herr. Und du, mein lieber Pippin, schau auf meinen Sohn. Nimm seine Hand. Er brennt schon. Das Haus seiner Seele stürzt ein. Lebe wohl. Dein Dienst war kurz. Ich entlasse dich. Geh und stirb auf die Weise, die dich am besten deucht. Ich will aber nicht lebewohl sagen, Herr. Von meinem Dienst möchte ich nicht entbunden werden, solange ihr lebt. So, und jetzt gehe ich Gandalf suchen. Tu, was du willst, Halbling. Die Diener kamen und nahmen Faramirs Bett auf. Hinaus aus dem Turm gingen sie, wie zu einem Begräbnis. Alles war still bis auf den Kriegslärm unten in der Stadt. Und sie hörten, wie das Wasser traurig von den toten Zweigen in den dunklen Weiher tropfte. So schritten sie zu den Behausungen der toten Könige und Truchsesse. Auf ein Zeichen legten sie Denethor und Faramir Seite an Seite auf einen wuchtigen Tisch in der Kammer der Truchsesse. Hier werden wir warten. Aber schickt nicht nach den Einbalsamieren. Bringt uns Holz, das rasch brennt. Und legt es rings um uns. Ja, Herr. Hey, Diener, kommt her. Ganz langsam, ja? Ihr macht ganz langsam. Euer Herr ist nicht bei sich. Ihr bringt kein Feuer hierher, solange Faramir noch lebt. Ihr tut nichts, ehe Gandalf kommt. Wer ist der Gebieter von Minas Tirith? Der Denethor oder der Zauberer? Niemand, so scheint es. Ihr tut jetzt, was ich euch sage. Geht. Pippin eilte aus dem Totenhaus zum Tor der Festung. Die Wache grüßte ihn, als er vorbeikam. Und er erkannte Beregonds Stimme. Wo rennt ihr hin, Herr Peregrin? Gandalf suchen! Was? Beregond, habt ihr Gandalf gesehen? Unten in der Schlacht. Ich muss hinunter. Hört zu. Denethor ist verrückt geworden. Er will sich und Faramir verbrennen. Ihr müsst es verhindern. Der Herr erlaubt uns aber nicht, den Posten zu verlassen. Erlaubt es nicht? Ihr habt es jetzt mit einem Wahnsinnigen zu tun, nicht mit einem Herrn. Ich muss laufen, Beregond. Tut etwas, tut irgendetwas. Pippin lief hinunter zur äußeren Stadt. Männer, die vor dem Feuer flüchteten, kamen vorbei. Überall Flammen und Tote. Langsam und stolpernd quälten sich Frodo und Sam am östlichen Rand des steinigen Tals nach Norden. Bitte. Bitte. Herr Frodo. Hast du irgendeine Ahnung, wie weit wir noch zu gehen haben? Bald müssten wir an die Stelle kommen, wo das westliche und östliche Gebirge sich berühren. Die Last wird immer schwerer und ich werde immer langsamer. Ich brauche mindestens noch eine Woche bis zum Schicksalsberg. Genau das, was ich befürchtet habe. Ganz zu schweigen vom wenigen Wasser, müssen wir auch weniger essen. Noch einen Bissen und wir haben nur noch die Wegzehrung der Elben. Bei der ersten Andeutung von Tageslicht versteckten sie sich unter einem überhängenden Fels. Sam gab Frodo das letzte Wasser, das sie hatten, aber das sagte er ihm nicht. Dann machte er ihm ein Kissen unter den Kopf und als Frodo schlief, ging er los, um Wasser zu suchen. Mit mehr als der üblichen Hobbit-Vorsicht kletterte er von Stein zu Stein, bis er zu Felsstufen kam, wo ganz sicher vor langer Zeit ein kleiner Wasserfall herabgeströmt war. Er kletterte einige Stufen hinab und fand wirklich ein Rinnsal mit dunklem Wasser, das aus der Bergwand herauskam und sich in einem Tümpel sammelte. Sam kostete das Wasser. Es schien gut zu sein. Er trank sich satt, füllte seine Flasche und wollte gerade wieder gehen. Da sah er flüchtig eine schwarze Gestalt, die dicht bei Frodos Versteck vorbeihuschte. Herr Frodo? Herr Frodo, wacht auf. Sam? Dieser Gollum ist wieder in der Nähe. Ich wünschte, er wäre erschlagen worden. Mir ist dieser Gollum lieber als die Orks. Komm, leg du dich jetzt hin. Er wird uns nicht verraten, außer wenn er selbst geschnappt wird. Aber er könnte von sich aus ein bisschen rauben und morden. Hier, Trinker. Ich habe Wasser für uns gefunden.